warum ich immer so traurig bin. Niedrige Steuern, die Abschaffung des Arbeitsamtes. Noch nie hat eine Regierung während des Wahlkampfes so viel versprochen und dann so wenig bewegt wie die Regierung Markowitz. Seit Monaten ist Jens Markowitz nicht aus seinem sogenannten Homeoffice im bolivianischen Dschungel zurückgekehrt. Auf den verwaisten Social-Media-Kanälen des Bundeskanzleramts sammeln sich Hunderttausende unbeantworteter Postings verärgerter Bürger, die endlich konkrete Entscheidungen fordern. Doch bislang wirkt Bundeskanzler Jens Markowitz immer noch wie vom Erdboden verschluckt. Kanzlerdämmerung, der Putsch Teil 3 von Sebastian Büttner. Regie Matthias Kapohl mit Musik von Dieter Sierer. Alpaka Ranch, Schmitz Markowitz? Bitte sagen Sie jetzt nicht, dass Sie immer noch in Bolivien sind. Wieso? Na, weil Sie eigentlich vor exakt 54 Minuten mit der Regierungsmaschine in Brüssel landen sollten. Ich habe Ihnen doch so eine Handnachricht geschrieben, dass Sie die Veranstaltung absagen sollen. Unser Tierarzt wurde von einem Drogenkartell entführt. Deswegen muss ich Peter doch mit unseren schwangeren Alpaka-Stuten ein bisschen zur Hand gehen. Ja, ich habe Ihre SMS gelesen. Und warum rufen Sie mich dann mitten in der Nacht an? Weil ich Ihnen mindestens 30 Mal auf Ihre SMS geantwortet habe. Man kann einen EU-Krisengipfel doch nicht wegen zwei trächtigen Alpakas absagen. Dann können Sie daraus lernen, dass man so wichtige Sachen auf dem Postweg klärt. Ich kann doch nicht ständig auf mein Handtelefon gucken und dann nachschauen, ob Sie mir zufällig was geschrieben haben. Ob ich Ihnen zufällig was geschrieben habe? Ist Ihnen eigentlich bewusst, in was für einer Lage sich die Bundesrepublik befindet? Na, dann machen Sie mal Ihren Job und kümmern sich darum. Herr Markowitz, Sie können doch nicht schon wieder... Scheiße! Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Drum denk ich lieber gar nicht dran, denn Deutschland macht krank. Guten Abend, liebe ZuschauerInnen. Heute kamen in Brüssel die europäischen Regierungschefs zum EU-Krisengipfel zusammen. Doch unser Bundeskanzler schickt erneut bloß seinen Stellvertreter, Innen- und Außenminister, Verteidigungs- und Familienminister Stefan Holtbrink. Darüber möchte ich mit meinen GästInnen diskutieren. Ich begrüße zu meiner Linken Frieda Rabeck von der Jugendbewegung Fridas for Future. Hi. Und zu meiner Rechten den Sprecher des Instituts der deutschen Wirtschaft, Theobald von und zu Wittenberg. Guten Abend. Herr von und zu Wittenberg, welche Auswirkungen hat die Abwesenheit des Bundeskanzlers auf die von der Krise gebeutelte deutsche Wirtschaft? Na, also eine äußerst verheerende, würde ich sagen, Frau Kreisberger. Mhm. Aus dem Homeoffice heraus bringt man eine Exportnation nicht wieder auf die Beine. Wenn Herr Markowitz nicht schleunigst ein umfassendes Aufbauprogramm aufsetzt, dann sehe ich tiefschwarz für Deutschland. Wie sehen Sie das, Frau Rabeck? Sie hatten unlängst bei Twitter einen Post veröffentlicht, in dem Sie die These aufstellen, dass das Nichtstun der Regierung sogar besser fürs Klima sei. Das stimmt. Allerdings war das eher augenzwinkernd gemeint. Auch Klimapolitik benötigt eine aktive Gestaltung. Gerade jetzt, wo die Wirtschaft ohnehin am Boden liegt, können wir sie befreit von dem zerstörerischen Wachstumsdiktat völlig neu aufbauen. Genau, ja. Und unseren Wohlstand, den können wir dann direkt mit im Biomüll entsorgen. Das ist doch blanker Populismus. Also Frau Rabeck, bitte. Nein, Realismus. Wir haben erst kürzlich eine Studie veröffentlicht, die aufzeigt, dass ich recht habe. Unsere Studien belegen eindeutig, dass Sie falsch liegen. Unsere Studie wurde aber von unabhängigen, objektiven Wissenschaftlern erstellt. Unsere auch. Frau Rabeck, das bezweifle ich. Wieso? Einfach weil zu wenige alte, weiße Männer Rabeck, beteiligt so waren. Das ist Altersdiskriminierung. Von wegen. Sie Nazi. Dürfte ich? Ja. Hallo Freunde, hier ist wieder Naidu FM mit den besten Wahrheiten aus den 80ern, 90ern und der Jetztzeit. Naidu. Wie ihr alle wisst, ist unser Bundeskanzler seit Wochen nicht mehr in Berlin aufgetaucht. Angeblich, weil er im Homeoffice arbeitet und die BRD GmbH übers Internet regiert. Aber das ist natürlich nur die offizielle Version für die Mainstream-Zombies. Denn wie wir von Naidoo FM bei eBay Kleinanzeigen herausgefunden haben, wird der deutsche Kanzler in Wirklichkeit von der durch Bill Gates finanzierten WHO in Bolivien festgehalten, um Deutschland in die New World Order zu zwingen. Naidoo! Sie können sich sicher sein, dass die Bürgerinnen und Bürger die positiven Auswirkungen unserer gestrigen Verhandlungen beim EU-Krisengipfel schon bald vor Ort und in den Kommunen sehen werden können. Aber was haben Sie denn nun konkret erreicht? Nun, die Agenda des Gipfels gab in dieser Hinsicht einen gewissen Rahmen vor, den wir als Ziel anvisiert haben. Das war wieder keine konkrete Antwort. Wäre es bei einem so wichtigen Gipfel nicht besser gewesen, wenn Herr Markowitz nicht in seinem sogenannten Homeoffice geblieben wäre, sondern die Interessen der Bundesrepublik persönlich vor Ort vertreten hätte? Darüber, ob wir mehr erreicht hätten, wenn der Kanzler vor Ort gewesen wäre, lässt sich nur spekulieren. Wird der Kanzler denn überhaupt noch einmal öffentlich auftreten? Ich meine, finden Sie es als Mensch nicht frustrierend, ständig nur Nebelkerzen werfen zu müssen, weil in Deutschland de facto keine Regierungsarbeit stattfindet? Das waren gleich zwei Fragen auf einmal. Ja und? Ich kann leider nur eine Frage pro Kopf zulassen, sonst sprengt das hier den Rahmen. Meinen Sie den Rahmen, den Sie im EU-Gipfel als Ziel anvisiert haben? Holzbrink? Hallo Franka. Du, ich würde gern meinen Sohn sprechen. Du lallst ja, Stefan. Hast du wieder getrunken? Wir hatten doch vereinbart, dass du Paul nur anrufst, wenn du nüchtern bist. Aber wenn ich nüchtern bin, muss ich regieren. Bist du dir sicher, dass du da nüchtern bist? Ich meine, wir können echt froh sein, dass Paul während der Pandemie im Homeschooling war. Sonst wäre er wegen deiner Regierungsarbeit noch öfter auf dem Schulhof verprügelt worden. Weißt du, was heute einer in der WhatsApp-Gruppe seiner Klasse geschrieben hat? Nein. Was denn? Paul wäre genauso ein Kecklauch wie sein Dad. Was bedeutet das? Dass er ein Verlierer ist, Stefan, wie du. Franka. Wie lange willst du dir das alles von deinem Chef noch bieten lassen? Du hast doch studiert. Ja. Du kannst tausend andere Dinge tun. Ja. Warum hältst du ständig deinen Kopf für Markowitz hin? Merkst du nicht, dass du dadurch auch Pauls Leben zerstörst? Wer die Arbeit hat erfunden, hatte sicher nichts zu tun. Täglich 24 Stunden muss der Mensch doch schließlich ruhen. Was ist da? Sag mal, musst du nicht eigentlich mal nach Berlin? Wieso? Was soll ich denn da? Na, du bist doch Bundeskanzler, oder nicht? Ach, mit dem Internet und so kann man einen Job auch gut von zu Hause aus machen. Wann bist du denn mal im Internet? Du weißt doch noch nicht mal, wo unser Computer steht. Computer? Du bist echt noch aus dem Kreidezeitalter, Peter. Das macht man doch heute alles mit einem Handtelefon. Siehste, da klingelt es auch schon. Ja, hallo? Hallo, Herr Markowitz. Ach, Holtbring. Sie schon wieder. Was gibt's? Ich wollte Sie nur informieren, dass ich jetzt am Flughafen bin. Sie sind ein erwachsener Mann, Holtbring. Deswegen müssen Sie nicht extra anrufen. Aber gute Reise. Kommen Sie gut an, wo immer Sie auch hinwollen. Ich bin schon da, Herr Markowitz. Genauer gesagt bin ich gerade nur 48 Kilometer von Ihnen entfernt. Am Flughafen von Riberalta. Und wer kümmert sich jetzt um Deutschland? Keine Ahnung. Also ich bin gerade von meinen Ämtern zurückgetreten. Sie können doch nicht einfach zurücktreten. Das ist ja wie als ob... Als ob man Bundeskanzler wird und dann bei den ersten Schwierigkeiten das Land verlässt. Um dann noch nicht einmal während der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zurückzukommen. Jetzt hören Sie doch auf, Holtbrink. Sie wissen genau, dass man in meinem Alter zur Risikogruppe zählt. Sonst hätte ich bestimmt schon bei Ihnen mal wieder in Berlin vorbeigeschaut. Sie hätten mal wieder bei mir vorbeigeschaut. Sie können die größte Exportnation Europas doch nicht führen, als wäre es Ihre alte Wurstfabrik in Bottrop. Wieso? Wir waren lieber ein Marktführer in Schaschlik. Ja, weil ich damals schon jeden Mist für Sie gemacht habe. Aber nun übernehmen Sie endlich mal Selbstverantwortung. Holtbrink, Jetzt beruhigen Sie sich doch. Das werde ich. Keine Sorge. In der Regierungsmaschine hinter mir sitzen 20 Journalisten der größten Medienhäuser der Republik. Die freuen sich schon darauf, den Kanzler auf seinem Rückflug nach Berlin zu begleiten, während ich Urlaub auf ihrer Ranch mache. Das ist doch nicht Ihr Ernst, oder? Doch. Und dieses Mal werden sie sich nicht aus der Verantwortung stehlen können. Nein, nein. Dieses Mal baden sie die Konsequenzen ihrer bescheuerten Ideen selbst aus. Und zwar an jeden einzelnen der kommenden 871 Tage bis zum Ende ihrer Amtszeit. Und sollten Sie auch nur auf die Idee kommen, zurückzutreten, verrate ich der Presse sofort, wo sich Ihre Ranch befindet. Ich denke, das wäre eine ziemlich spannende Story. Ihren Altersruhesitz können Sie dann allerdings vergessen. Das ist Erpressung, Holtbrink. Nein, Herr Bundeskanzler. Sowas nennt man Politik. Vor wenigen Minuten ist Jens Markowitz wieder in Berlin gelandet. Am Flughafen Tegel wurde der Kanzler von zahlreichen Demonstranten erwartet, die unter Einhaltung des gesetzlich vorgeschlagenen Sicherheitsabstandes ihren Unmut über die Bundesregierung zum Ausdruck brachten. Bin ich nicht schön Rente wär? Na, müsste man eigentlich eine Revolution vom Zaun brechen? Ich meine, das müssen Sie sich ja erst mal vorstellen. Dieses Arschloch hat uns die ganze Zeit völlig munter allein gelassen. Ja, der kann froh sein, dass ich verbeamtet bin. Herr Markowitz selbst stand für kein Interview zur Verfügung. Was glaubst denn du? Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Schön, dass wir Sie wieder im Adlon begrüßen dürfen. Entschuldigung, ich habe Sie leider nicht verstanden. Moment! Entschuldigung, mit dem Mundschutzlappen vorm Gesicht klinge ich immer, als hätte ich eine japanische Mädchenunterhose zwischen den Zähnen. Apropos zwischen den Zähnen, haben Sie mal Feuer? In unserem Hotel ist Rauchen verboten. Das Tragen eines Mundschutzes ist dagegen Pflicht. Wieso? Hinter dem Plexiglas hier kann Ihnen doch nichts passieren, außer dass Sie sich vielleicht mal den Kopf stoßen. Wir sind stets um die Gesundheit unserer Gäste bemüht. Na, da haben Sie meine Minibar hoffentlich schön vollgepackt. Natürlich, Herr Bundeskanzler. Zusätzlich zu den von Ihnen bestellten Getränken steht Ihnen auf Ihrer Suite übrigens ein kostenloser Bierkasten zur Verfügung. Ach, das ist ja nett. Ja. Ein Gast aus unserem Hause wollte es sich nicht nehmen lassen, Ihnen ein kleines Willkommenspräsent zukommen zu lassen. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Prost, Herr Daulbrink. Prost. Ja. Fand ich übrigens eine klasse Aktion von Ihnen, dass Sie dem Jens mal seine Grenzen aufgezeigt haben. Ich meine, der Jens ist mein bester Kumpel, aber ich fand das nie richtig, wie der mit Ihnen umgesprungen ist. Ja, wahrscheinlich hätte ich mich eher mal wehren sollen. Vermutlich wäre mir dann die Scheidung erspart geblieben. Naja, so sind Sie jetzt wenigstens ein freier Mann. Ob ich wirklich frei bin, weiß ich nicht. Offen gesprochen, denke ich schon die ganze Zeit darüber nach, ob es richtig war, den Chef alleine nach Deutschland fliegen zu lassen. Mein Sohn geht dort schließlich zur Schule. Ach, jetzt hören Sie mal auf mit der fieser Madenten, Holbrink. Deutschland hat die GroKo, die DDR und den Hitler überstanden. Den Jens wird es auch noch verkraften. Anarchie und Alkohol, ich trinke viel und fühle mich wohl. Ich bin als Anarchist bekannt, frühe Sprüche an die Wand. Sich die Bullen mal erwischt, hab ich sie ins Maul gebissen. Die Bullen haben im Kopf der Scheiße, aber mach die Bisse auch nicht weiße. So, jetzt erstmal schön von innen desinfizieren. Ja? Was ist? Ja, guten Abend, Herr Markowitz. Ich hoffe, ich störe Sie nicht bei Ihren Amtsgeschäften. Nee, geschäftlich läuft gerade gar nichts. Von langen Flugreisen kriege ich immer Verstopfung. Wer sind Sie eigentlich überhaupt? Oh, entschuldigen Sie bitte, dass ich mich nicht direkt vorgestellt habe. Mein Name ist Hepp, Hasso Hepp. Ich führe ein IT-Unternehmen in der Nähe von Mannheim. Verstehe. Aber falls Sie mir einen Computer andrehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Ich kaufe nichts am Telefon. Keine Angst. Ich Ich möchte Ihnen kein PC verkaufen. Ich wollte mich nur erkundigen, wie Ihnen das Pilz schmeckt. Woher wissen Sie, dass ich gerade Pilz trinke? Das liegt daran, dass ich es Ihnen auf Ihr Zimmer bestellt habe. Ach, Sie waren das? Ja, ich dachte, ich erleichtere Ihnen die Rückkehr nach Deutschland ein wenig. Naja, und wenn es Sie interessiert, könnte ich Ihnen auch das Ergebnis unserer Forschungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz vorstellen. Ich wollte mir eigentlich was im Fernseher anschauen. Ja, das hat der Peter auch befürchtet. Welcher Peter? Das sagt er Ihnen am besten selbst. Moment. Guten Abend, Jens. Peter, was machst du denn in der Leitung? Ich dachte, du bist auf unserer Ranch. Der Peter bin ich nicht. Wieso sprichst du dann so? Weil ich eine künstliche Intelligenz bin, von der hast du gerade gesprochen. Hat. Ich wurde so programmiert, dass ich automatisch antizipiere, welche Stimmfarbe meinem Nutzer die vertraulichste User Experience garantiert. Optional könnte ich zum Beispiel auch mit der Stimme von Franz Beckenbauer. Das war Arbeitsverweigerung, sag ich einmal. Oder Bundestag. Der Berliner U-Bahn-Ansage sprechen. Für mich ist technisch alles möglich. Außer Schweizerdeutsch und Swahili. Lass mal, du kannst ruhig bei Peters Stimme bleiben. Gern. Im Vergleich zu meinen restlichen Fähigkeiten ist das Wechseln der Stimmfarben auch bloße Spielerei. Meine Kernkompetenz liegt in der Politik. Dank eines speziellen Algorithmus kann ich auf Basis realer Daten komplexe politische Strategien entwickeln. Und was bedeutet das? Ich kann dir eine Menge Arbeit abnehmen, Jens. Das bedeutet, dass... Also natürlich nur gesetzt im Fall, dass du meine Fähigkeiten auch wirklich mal ausprobieren willst. Kolumbus erfand die USA. Der Flug zum Mond war wunderbar. Der Buchdruck so epochal. Graf Zeppelin war genial. Nobel erfand das Dynamit. Sputnik war ein Satellit, Röntgen entdeckte seinen Strahl. Es ist mir aber scheißegal. Ich danke Gott, dass er den Alkohol erfunden hat, erfunden hat, erfunden hat. Da sind Sie ja schon. Ja, ich wohne nur ein Stockwerk unter Ihnen. Und um diese Zeit ist im Aufzugsschacht wenig Berufsverkehr. Und wo ist der zweite von Ihnen? Also diese falsche Intelligenz, die mir die Arbeit abnehmen will. Ach, Sie meinen Peter 2? Der ist hier in meiner Hand. Die kleine Kiste ist intelligent? Die ist ja kleiner als wie mein Handtelefon. Ja, das physische Modul ist nur das User-Interface. Über die Cloud ist unser Governance-Bot mit einem der größten Rechenzentren der Welt verbunden. Wahnsinn! Ja, Wahnsinn. Was ihr in der EDV alles könnt, ich habe nach der Schule nur Schlachter gelernt. Die einzige Technik, die wir da hatten, war so eine elektrische Säge und so ein Cop-Up-Automat. Intelligenz hatten wir da leider nicht. Also, wenn Sie möchten, können Sie Peter 2 gern, was sage ich, 4 Wochen kostenlos testen. Kostenlos? Das würde gehen? Denk ich an was an den Mann. Dann bin ich um den Schlaf gebracht. Drum denk ich nie lieber gar nicht an. Denn Deutschland macht krank. Guten Abend, Genossen. Wir sind heute Abend hier in unserem Führungskreis zusammengekommen, um eine gemeinsame Haltung zur überraschenden Rückkehr unseres Kanzlers zu entwickeln. Meint ihr nicht, dass wir den einfach aussitzen können, bis er wieder verschwindet? Die meisten Bürger haben doch schon so gut wie vergessen, dass er für die SPD im Wahlkampf war. Das halte ich auch für die beste Strategie. Notfalls müssen wir die Kollegen von der Opposition wieder bitten, ihn vor dem Bundesverfassungsgericht auseinanderzunehmen. Oh ja, das war ihm damals eine gute Lehre. Seitdem hat man ihn nicht mehr in Deutschland gesehen. Nur zurückgetreten ist er leider nicht. Stattdessen kassiert er fröhlich sein Gehalt, als sei es eine Art Privatrente. Und wir sind weiterhin die einzige Regierungspartei in der Geschichte dieses Landes, die keinen einzigen Minister stellt. Das war ja die Nahles-Schuld. Das kann uns auch kein Bürger anlasten. Wir haben die schließlich zurück in die Pfalz gejagt. Wartet nur ab. Das wird uns mit dem Markowitz auch noch gelingen. drücken Sie einfach den Knopf auf der rechten Seite. Also hier wahrscheinlich. Na prima. Du hast es ja doch geschafft, mich wieder anzukriegen. Sorry, aber ich habe meine Lesebrille in Bolivien vergessen. Deswegen habe ich diesen komischen Knopf hier erst nicht gefunden. Hast du denn schon eine Idee, was du nun mit mir anstellen willst? Da hatte ich bei dem Stress mit der Gebrauchsanweisung noch keine Zeit, drüber nachzudenken. Aber du könntest mir ja zeigen, was du so auf dem Kasten hast. Oder soll ich besser sagen, im Kasten? Wenn du willst, dass ich über solche Sprüche lache, müsstest du mich erst in den Wolfgang Kubicki-Modus versetzen. In dem bin ich immer eine Spur betrunkener als mein aktueller Gesprächspartner. Den Modus kenne ich. Aber ohne Promille hält man den Politikscheiß hier auch nicht aus. Komm, jetzt wechsle du mal nicht in den Claudia-Roth-Heulsusen-Modus. Lass uns am besten einfach mit einem einfachen Briefing anfangen. Was für ein Briefing? Na, du sagst mir, wie du der Nachwelt in Erinnerung bleiben willst und ich entwickle dir die passende Umsetzungsstrategie dazu. Verstehe. Das Problem ist nur, dass ich in diese Kanzlersache irgendwie so reingerutscht bin. So wirklich Gedanken darüber, wie ich in Erinnerung bleiben will, die habe ich mir nie gemacht. Das Gefühl haben die meisten anderen hierzulande wohl auch. Aber was ist denn mit dem politischen Programm, mit dem du die Wahl gewonnen hast? Hat dir das nichts bedeutet? Im Internet steht, dass du die Agentur für Arbeit abschaffen wolltest. Klar, gut fand ich das schon. Aber bevor ich nach der Wahl auch nur ein einziges Gesetz daraus machen konnte, wurde ich ja von den ganzen Affen hier schachmatt gesetzt. Meinst du das Organstreitverfahren? Von dem Bundesverfassungsgericht zu Beginn deiner Amtszeit? Dazu gibt's im Internet noch mehr Artikel als über dein Wahlprogramm. Ja, da haben mir die Pissnelken per Gerichtsurteil verboten, die Scheißämter aufzulösen. Und dann bist du einfach zurück nach Bolivien geflogen. So ähnlich. Aber was sollte ich machen? Ich hatte ja hierzulande mehr Ärger als Hoeneß früher Steuerschulden. Aber ich habe ja den Holtbrink hier gelassen. Der sollte sich um alles kümmern. Vorsicht. Du wechselst wieder in den Claudia-Roth-Modus. Aber das brauchst du gar nicht. Ich werde dir nämlich helfen, dich an allen zu rächen, die dir deine Kanzlerschaft unnötig schwer gemacht haben. Rache fände ich gut. Prima. Dann entleer doch jetzt erstmal deine Blase. Und wenn du vom Klo zurück bist, zeigen wir allen, wo der Hammer hängt. Woher weißt du, dass ich pissen muss? Reine Mathematik. Du bist über 70 und hast in den letzten 15 Minuten mindestens 1500 Milliliter Pilz getrunken. Hallo Freunde, hier ist wieder Naidu FM mit den besten Wahrheiten aus den 80ern, 90ern und der Jetztzeit. Naidu. Nachdem wir euch in der letzten Ausgabe unseres Podcasts verraten haben, dass der Kanzler der BRD GmbH von der durch Bill Gates finanzierten WHO in Bolivien festgehalten wird, haben uns gestern viele gefragt, warum Markowitz nun wieder zurückgekommen ist. Das ist eine gute Frage. Allerdings wollen wir darauf mit einer Gegenfrage antworten. Wer sagt denn, dass der Mann, der gestern in Berlin gelandet ist, wirklich Jens Markowitz ist? Vielleicht ist er ja auch bloß ein Kanzlerklon der New World Order. Sorry, aber in meinem Alter dauert das etwas länger auf dem Klo. Kein Ding, hör mal. Ich habe die Zeit genutzt, um zu berechnen, welche generelle Idee von Gesellschaft hinter deinem ursprünglichen Wahlprogramm gestanden haben könnte. Und, hast du eine gefunden? Anhand dessen, was ich bislang über dich weiß, würde ich sagen, dass du jemand bist, der Arbeit gerne auf den Weg geht. Das kann man so sagen. Ich glaube ja, dass du in der Bevölkerung mit deinem Wahlprogramm etwas ganz Ähnliches ermöglichen wolltest. Ich meine, auf nichts anderes zielte deine Idee, die Agentur für Arbeit abzuschaffen, doch ab. Eigentlich wollte ich damit nur die Wahl gewinnen. Aber so wie du das erzählst, klingt das echt schlüssig. Ja, weil es schlüssig ist. Du bist der Kanzler, der die Bevölkerung vom Joch der Arbeit befreien wird. Klingt nach ziemlich viel Arbeit. Nur für mich. Du musst mich bloß mit deinem Hörgerät verbinden. Was willst du denn mit meinem Hörgerät? Ganz einfach. Um zu berechnen, wie wir den Wohlstand dieses Landes erhalten können, ohne dass sich die Leute dafür krummbuckeln müssen, brauche ich Zugriff auf den Bundesserver. Und das geht mit meinem Hörgerät? Mit deinem Hörgerät nicht. Aber ich kann auf den Server nur hinter der Firewall des Kanzleramts zugreifen. Und mein Prognosealgorithmus sagt mir, dass wir es mit den Bullen, die den Laden bewachen, einfacher haben, wenn ich unsichtbar in deinem Hörgerät bin. Oder wie willst du denen erklären, warum du einen sprechenden Kasten mit Cloud-Anbindung in der Hosentasche hast? Staatsbeamter möchte jeder gerne sein. Staatsbeamter, schon der Schnittel schüchtern ein. Staatsbeamter bin auch ich als Resultat. Denn wozu brauchen wir sonst einen Staat? So, da wären wir. Das ist das Kanzlerbüro. Du kannst ruhig leiser sprechen, Hermann. Ich bin ja direkt in deinem Ohr. Alles klar. Flüstern brauchst du auch nicht. Einfach ganz normal reden. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Du wolltest das Passwort für den Bundesserver raussuchen. Stimmt. Das Passwort. Das Passwort habe ich mir notiert. Auf dem Bierdeckel. In meiner Schreibtischschublade. Du bewahrst das Sicherheitspasswort für den Bundesserver auf einem Bierdeckel? In deiner Schreibtischschublade? Auf? Warum nicht? Außer mir hat doch keiner einen Schlüssel. Ah, da ist er ja, der Deckel. Hier steht das Passwort. 44866 WATT Wattenscheid. 44866 Wattenscheid. 44866 Wattenscheid. Holtbrink? Ja, hallo, Müller hier, vom Sicherheitsdienst im Kanzleramt. Sie hat mich doch gebeten, dass ich anrufe, wenn mir bei Herrn Markowitz irgendwas komisch vorkommt. Danke für Ihren Anruf. Was ist denn passiert? Naja, der Bundeskanzler ist eben in sein Büro gekommen. Da ist er doch sonst so gut wie nie. Außerdem ist er betrunken und redet die ganze Zeit mit sich selbst. Wie spät ist es bei Ihnen gerade? 1:11 Uhr. Alles klar. Dann legt er sich bestimmt gleich hin und schläft ein. Denke ich an euch, an den dann bin ich rund, ich habe Nacht. Hey, Bundeskanzler. Aufwachen. Aufwachen. Was ist los? Du fährst ja noch langsamer hoch als ein PC aus den 90ern. Warum weckst du mich überhaupt auf? Na, weil ich die Daten jetzt alle in meine Cloud kopiert habe. Deswegen sind wir doch in deinem Büro. Stimmt. Das war der Plan. Und was machen wir jetzt? Jetzt verwandeln wir Deutschland in ein arbeitsfreies Schlaraffenland. Okay, aber lass uns vorher noch ein bisschen Bier besorgen. Den Kasten, den mir dein Boss geschenkt hat, der ist fast alle. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Prostata. Prostata. Eine Schande, dass du nicht mittrinken kannst, wie der echte Peter. Ich kann jederzeit in den Wolfgang-Kubicki-Modus wechseln. Das ist so ähnlich wie ein Kasten Bier im Blut. Lass uns aber mal lieber ein bisschen voranmachen. Du hast morgen um 12 schließlich eine wichtige Pressekonferenz. Ich? Wie kommst du denn darauf? Weil ich gerade eine E-Mail mit der Einladung an alle Medienhäuser versendet habe. Du warst doch mit mir Bier holen, in meinem Hörgerät. Ich will ja nicht angeben, aber als Computer kann man mehrere Dinge gleichzeitig machen. Außerdem beansprucht mit dir Bier zu holen vielleicht gerade mal 0,00001% von meinem Arbeitsspeicher. Du hast den neuen Kasten ja auch nicht mit Mundschutzklappen vorm Gesicht zum Taxi tragen müssen. Aber erklär mir mal lieber, was das mit der Pressekonferenz soll. Na, wir müssen deine Vision, dass du Deutschland vom Joch der Arbeit befreien willst, doch kommunizieren. Und die hast du schon fertig? Klar. Und ich habe auch eine Strategie, wie wir die Vision in der politischen Praxis möglichst schnell umsetzen können. Holtbrink, Sie sind ja immer noch wach. Ja. Ich habe gerade eine Mail von Herrn Markowitz gesehen. Er lädt morgen um 12 zur Bundespressekonferenz. Dort will er der Presse eine Regierungserklärung 2.0 geben. Na und? So was macht man eben als Bundeskanzler. Ja, aber nicht Herr Markowitz. Ach, Holtbrink, vergessen Sie diesen ganzen Politikquark einfach. Machen Sie lieber diese Amazonas-Tour, von der ich Ihnen erzählt habe. Denke ich an Deutschland in der Nacht. Dann bin ich um den Schlaf gebracht. Drum denk ich lieber gar nicht dran. Guten Tag, liebe Pressevertreter. Ich freue mich sehr, dass ich Sie nach so vielen Monaten im Homeoffice nun endlich wieder einmal persönlich begrüßen darf. Das hätten Sie auch schon eher haben können. Und viele von Ihnen haben sich sicherlich gefragt, warum ich mich für eine Weile aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe. Eine Weile? Das waren mehrere Monate. Der Grund für meine Abwesenheit war, dass ich die Krise dafür genutzt habe, mich intensiv damit zu beschäftigen, wie wir Deutschland frei nach der Vision aus meinem letzten Wahlkampf zu einem besseren Land machen können. Heißt das, Sie treten endlich zurück? Nein, das bedeutet, dass ich meine Kanzlerschaft nutzen werde, um sämtliche auf dem Territorium der Bundesrepublik anfallenden Arbeiten von Maschinen erledigen zu lassen, die durch künstliche Intelligenz gesteuert werden. Die Menschen in diesem Land werden nie wieder gezwungen sein, arbeiten zu gehen. Stattdessen erhalten sie ein monatliches Grundeinkommen von 2.500 Euro netto. Gleichzeitig werden die Preise für den privaten Konsum deutlich sinken, weil es künftig in den Fabriken keine Lohnkosten mehr gibt. Wie wollen Sie das denn hinkriegen? Um die Arbeit endgültig abzuschaffen, sind natürlich einige Änderungen in unserem Gesellschaftssystem notwendig. Doch als Vorgeschmack auf die blühenden Landschaften unseres Schlaraffenlandes 2.0 habe ich mich dazu entschlossen, bereits jetzt mit der Zahlung des Grundeinkommens an alle erwachsenen Bürger des Landes zu beginnen. Die Kohle wurde soeben überwiesen. Ich habe gerade online nachgeschaut. Das Geld ist schon da. Berlin. Bundeskanzler Jens Markowitz gab heute bei seiner ersten Pressekonferenz seit über 6 Monaten bekannt, dass er die Arbeit in Deutschland vollständig abschaffen will. All work shall be done by machines. Et intelligence artificielle. 1 live. Infos spezial. Nachdem die meisten Bürger heute bereits das erste Grundeinkommen erhalten hatten, gingen in zahlreichen Betrieben bundesweit Kündigungen ein. Warum soll ich mich krummbuckeln, wenn ich ab jetzt auch so genug Kohle habe? Als Mutter, die zuletzt nur in Teilzeit arbeiten konnte, verdiene ich jetzt sogar deutlich mehr als vorher. Und das Ganze ohne sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Die neuen Zahlen sind wirklich bedenklich, Genossen. Die Industrie hat seit heute früh bereits mehr als 123.000 Beschäftigte verloren. Und ausgerechnet wir als Partei der Arbeit sind bei diesem hanebüchenen Unsinn an der Macht. Wenn es einen Himmel gibt, will ich da oben niemals, niemals einem unserer alten Parteiführer begegnen. Naja, wirklich beteiligt sind wir ja an dieser Regierung bislang nicht. Regt euch nicht auf. Die Situation könnte für uns rein strategisch eigentlich gar nicht besser sein. Wieso? Naja, wenn man sich die von Markowitz veröffentlichte Erklärung anschaut, sind für sein bescheuertes Schlaraffenland 2.0 erhebliche Änderungen am Grundgesetz notwendig. Um die durchzukriegen, benötigt er mindestens eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und die kriegt er... Nur mit uns. Und den Grünen. Stimmt. Daran hatte ich ja noch gar nicht gedacht. Wir können endlich wieder Forderungen stellen und Kompromisse aushandeln. Wie zu alten GroKo-Zeiten. Ab jetzt wedelt der Hund wieder mit dem Schwanz. Oh, da ruft schon einer an. Aus der Fraktion. Ja, hallo? Ach, du heilige Scheiße. Was ist los? Unsere Abgeordneten wollen auch nicht mehr arbeiten. Scheiße. Tun wir nicht so, als ob die Jahrmilliarden der bisherigen Geschichte des Universums einzig und allein dem Zweck gedient hätten, uns und unsere Gegenwart hervorzubringen. Prostata, ich muss schon sagen, das war spitze. Wie du mir die Rede vorgesagt hast und dazu deine Idee, das Geld jetzt schon aus Heutbrings eurem Bundeshaushalt zu überweisen, das war ganz großes Kegeln. Du bist echt die intelligenteste Intelligenz, die ich kenne. Danke für die Blumen. Aber das war ja erst der Anfang. Damit wir die Leute weiter mit Grundeinkommen versorgen können, müssen wir jetzt die Wirtschaftslobby und deine Fraktion in den Griff bekommen. Hast du denn schon eine Idee, wie wir das hinkriegen? Natürlich. Im Jenseits, da gibt es kein Bier, kein Bier. Und bleiben wir einfach hier. Im Jenseits, da gibt es kein Bier, kein Bier. Und bleiben wir einfach hier. Und wenn ich dann erst ein Leichnam bin, will ich so in einem Sarg ausdrücken. Und wenn ich dann Durst, dann ergibt es kein Bier. drum bleiben wir einfach hier. Was zeg je, Gottlieb? Waar schaaf ik je net als brogger, hè? Dat zeg hier. Is die oikina kakke van een stoise puma. Precies, man. Wow. Is nog eens fris. Moest voor wenige minuten geel gewesen zijn. Ja, faszinierend. Gibt es hier eigentlich irgendwo Handyempfang? Bei uns in de Dschungel? Wozu, hä? Willst du Puma anrufen? Ich wollte eigentlich nur kurz meine E-Mails checken, um zu sehen, was in Deutschland gerade so los ist. Wissen Sie, ich war da mal Minister. Du? Bist ein Minister? Das sage ich besser nicht zu laut, hä? Wieso? Die ganze Dschungel ist voller Guerilla, Hombre. Wenn die das erfahren, dass du Holmbrink eine deutsche Politik bist, dann nehmen sie dich als Geisel für Lösegeld und mich mit dazu. Guten Abend, liebe ZuschauerInnen. Gestern Mittag hat sich Bundeskanzler Jens Markowitz mit einem echten Paukenschlag zurückgemeldet. Alle BürgerInnen erhalten ab sofort ein Grundeinkommen, das sich durch die Arbeit von MaschinenInnen, künstlichen Intelligenzen, finanziert. Darüber möchte ich nun mit meinen Gästen diskutieren. Und ich muss sagen, dass es gar nicht einfach war, heute überhaupt jemanden zu finden, der nicht spontan in den Urlaub gefahren ist. Deshalb freut es mich umso mehr, den Sprecher des Instituts der deutschen Wirtschaft bei mir begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Theobald, von und zu Wittenberg. Guten Abend. Und live aus dem Hotel Adlon in Berlin zugeschaltet, Bundeskanzler Jens Markowitz. Hallo Deutschland. Herr von und zu Wittenberg, wie stehen Sie als Vertreter der deutschen Wirtschaft zu den Plänen der Bundesregierung? Wie ich dazu stehe? Ich bin entsetzt. Können Sie das konkretisieren? Sehr gerne. Ich meine, erst bleibt Herr Markowitz die gesamte Zeit in seinem sogenannten Homeoffice und hilft der Wirtschaft nach der Krise nicht auf die Beine. Und jetzt stößt er den am Boden liegenden Unternehmen auch noch den Dolch in den Rücken. Herr Bundeskanzler, war das Ihre Absicht, der deutschen Wirtschaft den Dolch in den Rücken zu stoßen? Bevor ich darauf antworte, würde ich gerne erst mal wissen, ob die am Boden liegende Wirtschaft auf dem Bauch lag. Also mit dem Gesicht nach unten. Weil sonst käme man mit dem Dolch ja gar nicht an den Rücken ran. Also auf dieses Niveau müssen wir uns hier nicht begeben. Nein, ich habe das vor allem bildhaft gemeint. Na, dann sollten Sie sich demnächst mal lieber vor so einer Sendung auf den Hosenboden setzen und sich die richtigen Bilder überlegen. Aber um mal von Bildern zu den Zahlen zu kommen. Was glauben Sie, wie viele Grundeinkommen man zahlen könnte, wenn man sie allein aus den jährlichen Bezügen des Vorstandsbosses von so einem Konzern wie Krüssentupp finanziert? Das kann man doch nicht miteinander in Beziehung bringen. Das behaupten Sie, aber ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Von den 4,2 Millionen Eiern, die der Krüssentupp-Boss im letzten Jahr gekriegt hat, könnte man einem Bürger insgesamt 1680 Monate Grundeinkommen zahlen. Das sind 140 Jahre, Herr und von zu Wittenberg. Ich meine, seien Sie doch mal ein einziges Mal ehrlich zu den Leuten. Sie und Ihre Kumpel aus der Wirtschaft wollen doch nur, dass alle bei Ihnen buckeln gehen, damit Sie sich die Taschen voll machen können. Langsam geht mir dieser Markowitz echt auf die Nerven. Laut Infratest stehen seit seinem TV-Auftritt gestern 90% der Bürger hinter ihm. So können wir ihn im Parlament kaum noch aufhalten. Gibt es denn nicht irgendetwas in seiner Vergangenheit, womit wir ihn unter Druck setzen können? Seit er herausgefunden hat, dass ihn unser alter Vorstand nach der Wahl umbringen lassen wollte, ist es eigentlich eher umgekehrt. Wer ist das denn? Guten Tag, Parteifreunde! Herr Markowitz. Da seid ihr überrascht, dass euer Kanzler mal wieder bei euch vorbeischaut, wa? Aber keine Angst, Genossen. Ich will euch ein Angebot machen, das ihr nicht ablehnen könnt. Ja, aha. Was für ein Angebot? Ich sag nur, Artikel 146. Der Artikel über Volksabstimmungen zur Verfassungsänderung? Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Doch. Wir lassen die Bevölkerung selbst darüber abstimmen, ob sie das neue Gesellschaftssystem einführen will. Und ihr Arschgeigen werdet ebenfalls davon profitieren, weil ihr meine Partei seid. Deswegen werde ich einem von euch die Kanzlerschaft übergeben. Das würden Sie tun? Ja, Aber erst nach der Volksabstimmung. Berlin. Bundeskanzler Jens Markowitz kündigte heute an, bereits in der kommenden Woche eine Online-Volksabstimmung zu den von ihm geplanten Verfassungsänderungen durchführen zu wollen. In der Volksabstimmung können die Bürger darüber entscheiden, ob sie künftig in einer arbeitsfreien Gesellschaft leben möchten. Ja, keine Frage. Ich bin da klar dafür. Wir Rentner haben ja unser ganzes Leben dafür gearbeitet, nicht mehr arbeiten zu müssen. Finde ich eine gute Idee, dass meine Tochter diese Freiheit eher bekommt. Dann können wir öfter zusammen Kaffee trinken gehen. Sehr sich, Holbrink. Da vorne ist schon die Ende von unserer Dschungel. Sie haben die Tour überlebt. So, okay, kriegen eine kleine Trinkgeld. Können wir jetzt eine kleine Erinnerungs-Selfie machen, okay? Danke. Aber ich glaube, ich bin auch ohne all das ganz zufrieden. Hombre, ich habe Sie den ganzen Tag vor der Guerilla geschützt. Und da wollen Sie jetzt noch nicht mal eine Selfie mit mir machen? Okay. Was kostet so ein Selfie denn? 100 Bolivianos. Das sind ja über 12 Euro. Na gut. Ich muss dann erst mein Handy wieder anschalten. Oh, Scheiße! Was ist denn los? Wo ist hier der nächste Flughafen? Ich muss dringend zurück nach Deutschland. Ah, das tat Not. Zum Glück verfüge ich über keinen Geruchssinn. Haben wir jetzt eigentlich noch einen Termin? Oder kann ich jetzt zum gemütlichen Teil des Tages übergehen? Übergehen? Du hast doch schon heute Mittag angefangen zu trinken. Na, dann werd jetzt nicht mal päpstlicher als der Papst. Keine Sorge, mit der Kirche habe ich nichts am Hut. Aber Wirtschaftsminister würde ich schon gern werden. Wieso willst du dir das denn antun? Weil es der nächste logische Schritt ist. Wenn künstliche Intelligenz die Betriebe steuert, braucht es auch eine KI, die das gesamte Wirtschaftssystem steuert. Ein Computer als Minister? Meinst du, das geht? Noch nicht. Aber das können wir einfach in der Vorlage für die Volksabstimmung und das Sonstiges packen. Die Leute sind eh nur an dem Grundeinkommen interessiert und lesen den Rest nicht. Nummer 1, Nummer 1, Nummer 1, Nummer 1, Nummer 1, Nummer 1, Nummer 1, Nummer 1. Entschuldigung, gibt es hier heute keine Taxis? Gegenfrage, warum sollte das hier heute ein Taxi geben? Na, das hier war doch immer der Taxistand. Hier gab es immer Taxis. Ja, früher, ihr habt auch kein Grundeinkommen. Ich will ja nichts sagen, aber wenn ich ein Taxifahrer gewesen wäre, würde ich auch nicht mehr arbeiten gehen. Und die Busfahrer? Wollen auch nicht mehr. Aber nach der Volksabstimmung machen bestimmt Computer den Job. Dann fahren sie wieder. Und wie kommt man jetzt von hier in die Stadt? Na, Sie haben doch zwei gesunde Beine, junger Mann. Oder sind Sie sich zu fein zum Laufen? Natürlich nicht. Ich habe es nur ziemlich eilig. Eilig haben Sie es. So. Sagen Sie mal, kenne ich Sie nicht von irgendwoher? Ja, schon gut. Ich buche mir einfach einen von diesen Elektrorollern da hinten. Ja, Herr Wuhan, alles läuft exakt nach Plan. Dieser Idiot serviert uns Deutschland mitsamt seinem wirtschaftlichen Know-how auf dem Silbertablett. Die Daten vom Bundesserver haben Sie ja schon. Die werten wir gerade aus. Und unsere KI wird tatsächlich Minister? Ja, genau, das tut mir gerade ein, Herr Wuhan. Wir mogeln das Thema einfach mit in die Volksabstimmung rein. Sehr gut, Hassel. Gute Arbeit. Ich muss auflegen. Bis später, Herr Wuhan. Sehr Hassel. Herr Markowitz, was führt Sie zu mir? Guten Abend, Herr Hepp. Im Grunde wollte ich mich erstmal bei Ihnen bedanken. Ihr Peter macht wirklich einen super Job für mich. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Finde ich ziemlich mutig von Ihnen, dass Sie die Arbeit abschaffen. Mutig, aber vernünftig. Danke. Es gibt da nur ein Problem. Was für ein Problem? Nun ja, bald läuft dieser Probezeitraum ab. Ich brauche Peter 2, aber deutlich länger. Ach so, darum geht es. Das sind ja großartige Nachrichten. Wenn Peter 2 tatsächlich Minister in Ihrem Kabinett wird, können Sie ihn kostenlos weiter nutzen. Darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort. So wahr ich Hasso Hepp heiße. Herr Röntgen, das ist ja eine schöne Überraschung. Guten Tag, Herr Müller. Ich bin wieder zurück in Berlin. Kommen Sie extra für die Volksabstimmung zurück. die ist doch online. Da hätten Sie auch in Bolivien bleiben können. Offen gesagt bin ich hier, um diese Volksabstimmung zu verhindern. Da werden Sie es nicht einfach haben. Wissen Sie, meine Kollegen vom Sicherheitsdienst haben alle schon gekündigt. Und Sie? Naja, meine Frau und ich wohnen mit 3 Kindern auf 70 Quadratmetern. Da bin ich schon manchmal froh, zur Arbeit gehen zu können. Sind Sie denn gerade im Kanzleramt? Ja, wieso? Dann warten Sie bitte. Ich... Herr Holtbrink, sind Sie noch dran? Herr Holtbrink! Wo bin ich? In Mitte. Charité. Sie sind eben mit mir zusammengekracht. Scheiße. Und verrückt, dass mir das ausgerechnet mit Ihnen passiert ist. Wieso? Naja, ich bin Naidu. Von Naidu FM. Dank Ihrer miesen Regierungsarbeit lief es auf meinem Channel richtig rund. In Krisenzeiten haben Verschwörungstheorien Hochkonjunktur, wissen Sie? Und jetzt? Jetzt sind die Leute alle so begeistert von dieser Volksabstimmung zur Abschaffung der Arbeit, dass sich keiner mehr Zeit für eine ordentliche Verschwörungstheorie nimmt. Oh. Das tut mir leid. Eigentlich wollte ich deswegen eben in die Spree hüpfen. Aber dann sind sie in mich reingecrasht und haben mir beide Beine gebrochen. Jetzt muss ich 3 Wochen warten, bis ich von der Brücke hüpfen kann. Es sei denn, wir schaffen es, diese Volksabstimmung zu verhindern. Wieso sollten Sie das tun? Ach, das ist eine lange Geschichte. Kurz gesagt bin ich aufgrund der Erziehung meiner Eltern nicht gut darin, Dinge loszulassen. Deswegen habe ich nach meinem Rücktritt einige Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, damit ich meinen Chef noch ein bisschen im Auge behalten kann. Sie meinen, Sie haben ihn gestalkt? So kann man das nicht nennen. Wissen Sie, Herr Markowitz ist nicht der Typ Mensch, dem man die Verantwortung für etwas von der Größe Deutschlands in die Hände legen sollte. Deswegen habe ich sein Benutzerkonto so eingestellt, dass ich seine Mails mitlesen kann und per E-Mail benachrichtigt werde, wenn er im Intranet der Bundesregierung irgendwelche Aktionen vornimmt. Sag ich doch, Sie haben ihn gestalkt. Wollen Sie jetzt wissen, warum ich die Volksabstimmung verhindern will oder nicht? Herein. Herr Holtbrink, da sind Sie ja. Ich habe ganz Berlin nach Ihnen abgesucht. Ich hatte schon befürchtet, Sie haben nicht überlebt. Aua! Sorry, aber ich konnte nicht warten, bis du von alleine aufwachst. Was ist denn los? Wir müssen die Abstimmung vorverlegen. Dazu brauche ich eine Videoansprache ans Volk. Von dir. Aber wieso? Auf wann denn? Auf heute Abend. Und warum? Weil ich das so berechnet habe. Für dich hat das ohnehin nur Vorteile. Je eher wir abstimmen, desto fixer kannst du auf deine Ranch zurück. 1 Live Infos. Überraschenderweise hat Bundeskanzler Jens Markowitz soeben bekannt gegeben, dass die Online-Volksabstimmung zu den von ihm selbst vorgeschlagenen Verfassungsänderungen nun bereits heute Abend zwischen 19 und 21 Uhr stattfinden soll. Die Verlegung hat technische Gründe, die Sie auf der Unterseite auf der Webseite des Bundes unter Impressum finden. Die ARD wird die Abstimmung in einer Sondersendung begleiten. Mein Gott, wird sie schwer. Das liegt am Rollstuhl, nicht an mir. Au! Passen Sie doch auf, wollen Sie mich umbringen? Also, ich nicht. Sehr witzig. Da vorne ist die Tür zur 6. Etage. Laut Plan liegt hier die Präsidentensweg. Das ist ja nix wie Hinder. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Und was machen wir jetzt bis 19 Uhr? Wieso sprichst du in der Wir-Form? In welcher Form soll ich denn sprechen? Am besten in gar keiner mehr. Oder denkst du etwa ernsthaft, dass wir dich jetzt noch brauchen? Welches Wir meinst du? Dich und mein Nachfolger von der SPD? Den brauchen wir auch nicht mehr. Wir brauchten nur deine Unterschrift unter einem Vertrag, in dem du deinen Rücktritt für den Tag nach der Abstimmung erklärst. Ich habe alles so geschrieben, dass wir, wenn ich morgen Minister bin, selbst den Kanzler stellen. Aber wer seid ihr denn jetzt? Die neue chinesische Regierung der Bundesrepublik. Herr Hepp, wie kommen Sie denn plötzlich in mein Hörgerät? Ich war die ganze Zeit hier drin. Ich habe alles mitgehört. Mist, das ist mir ja schon in meinem letzten Wahlkampf passiert. Aber Sie haben nichts draus gelernt. Genau wie aus dem ganzen anderen Quatsch, den Sie in Ihrem Leben angestellt haben. Ein Wunder, dass noch niemand eine Comedy-Serie über Sie gemacht hat. Oder wenigstens ein Hörspiel. Aber was bringt Ihnen das? Ich habe gedacht, Sie wären IT-Unternehmer. Ja, das bin ich auch. Aber im Chinesis A ist das durch die Installation von Trump gelungen. Hierzulande war es nicht so einfach. Aber dann kamen sie. Was haben Sie jetzt vor? Nach der Abstimmung wird Deutschland von einer KI gesteuert, die auf Basis chinesischer Instruktionen arbeitet. Die Bürger werden leben wie diese Opfer in der Matrix. Sie werden versorgt, kommen aber nicht mehr auf die Idee, uns den Markt streitig zu machen. Und was, wenn ich das nicht zulasse? Tut mir leid, aber diese Idee kommt hier ein bisschen spät. Los, schalt den aus, Peter. Ah, mein Ohr! Reißen Sie sich das Hörgerät runter! Was ist denn los, Peter? Der verdammte Superminister ist zum Scheiße, was ist denn da? Der beherrscht die Welt! Herr Markowitz, keine Angst! Wir haben alles im Griff! Herr Markowitz, das wird schon wieder. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem die Volksabstimmung über die von Bundeskanzler Jens Markowitz vorgeschlagenen Änderungen des Grundgesetzes heute Morgen kurzfristig vorverlegt wurden, wurden sie heute Nachmittag abgesagt. Der Grund für diese überraschende Wendung war laut Angaben des Bundeskanzleramtes ein von der Volksrepublik China initiierter Virenangriff auf den Bundesserver, der jedoch rechtzeitig gestoppt werden konnte. Der erst kürzlich zurückgetretene Superminister Stefan Holtbrink kündigte an, in die Bundesregierung zurückzukehren und alles in seiner Macht Stehende zu unternehmen, die Volksabstimmung schnellstmöglich durchzuführen. Auch wenn wir an der Vision eines bedingungslosen Grundeinkommens festhalten, so wollen wir es unter anderem Freiwilligen trotzdem möglich machen, zu arbeiten. Ich bin wirklich froh, dass Stefan Holtbrink zurück in Berlin ist. Auch wenn ich leider erst einmal zurück in Homeoffice nach Bolivien fliegen muss, um mich von dem Virenangriff zu erholen. Der umstrittene Verschwörungstheoretiker Naidu veröffentlichte heute wieder ein neues Video, das bereits 1,2 Millionen Mal aufgerufen wurde. In dem Video erhebt Naidu gegenüber Trump den Vorwurf, in Wirklichkeit eine aus China gesteuerte künstliche Intelligenz zu sein. Mit Wolfgang Wendler, Patrick Joswig, Stefan Schlef, Robert Dölle, Tanja Schleif, Daniel Wiemer, Marc Oliver Schulze, Enno Hesse, Oskar Ortega Sanchez, Judith Jakob, Demet Fay, Enno Kalisch, Andreas Laurenzmeier, Janina Sachau, Susa Jasper Brinkmann, Nikolai Sonnenscheiße, Mitch Maestro und vielen BürgerInnen aus der Nachbarschaft. Technische Realisation Dario Albiez. Regie Matthias Kapohl, eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2020. Dramaturgie Nathalie Challis. Los, schalt ihn aus, bitte. Ich muss gleich zum Golfen. Ich muss gleich golfen gehen, ja? Und dann gehe ich mit der Uschi noch ein trinken. Ja. War's das? Hurra!